Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Der Händler. Die ersten Tage des neuen Jahres lagen unter einer schmutzigen Schneedecke begraben. Und die Leute auf den Straßen sahen so aus, als hätten sie schon alle guten Vorsätze wieder vergessen. Von den Plakatwänden blickten die Augen von ein paar Idioten, die es nicht lassen konnten und nach einem politischen Amt strebten. In dem Einkaufszentrum, in dem mich mein neuer Klient erwartete, irrten ein paar Familien umher. Vermutlich suchten sie seit dem Vorweihnachtstag vergeblich nach einem Ausgang. Mein Klient saß in einer orangen Plastikschale, die man mit viel gutem Willen eine Sitzgelegenheit nennen konnte. Ist es nicht faszinierend, den Menschen beim Einkaufen zuzusehen? Wussten Sie, dass der Handel den Beginn unserer Zivilisation einleitete? Nein. Ich dachte immer, dass unsere Zivilisation durch Mord und Totschlag begann. Kein guter Scherz, Maloney. Zynismus ist hier fehl am Platze. Ich habe Ihnen schon am Telefon gesagt, dass ich mit dem Mord nichts zu tun habe. Ich habe heute Morgen meinen alten Freund Jerzy Groot besucht. Ich habe manchmal mit ihm kleine Geschäfte gemacht. Was für Geschäfte? Das spielt keine Rolle. Ich habe ihn, wie gesagt, besucht. Er sah fürchterlich aus, hatte Grippe. Er konnte kaum stehen. Er bat mich, für ihn in der Apotheke ein paar Medikamente zu holen. Das machte ich auch. Als ich zurückkam, war er tot. Haben Sie die Tür offen gelassen und der arme Kerl ist an Durchzug gestorben? Die Türe war tatsächlich offen, aber Jerzy starb nicht an Zugluft, er starb an einem Messer, das ziemlich tief in seinem Brustkorb steckte. Üble Sache. Sie haben natürlich sofort die Polizei verständigt. Nein, ich bin abgehauen. Deshalb möchte ich ja, dass Sie sich um den Fall kümmern. Ich beseitige keine Spuren, wenn Sie das meinen. Ich möchte, dass Sie den Mörder finden, damit die Polizei nicht hinter mir herjagt. Man hat mich gesehen, als ich das Haus verließ. Zwei Frauen kamen mir entgegen und in Jerzys Wohnung sind meine Fingerabdrücke. Naja, immerhin hat es keine Abdrücke auf der Tatwaffe. Da bin ich mir nicht so sicher. Was soll denn das wieder heißen? Jerzy bot mir ein Stück Brot an. Er hatte aber keine Kraft, um es abzuschneiden. Ich tat es selber. Und wenn ich mich nicht täusche, mit jenem Messer, das wenig später in Jerzys Brustkorb steckte. Ich gratulierte mir im Stillen zu diesem großartigen Fall und machte meinen Klienten darauf aufmerksam, dass er sich besser einen guten Anwalt besorgen sollte. Er schüttelte nur den Kopf, übergab mir einen Zettel, auf dem die Adresse des Toten stand, sowie eine Visitenkarte, auf dem sein Name stand. Der Mann hieß Wolf. Bei der Übergabe fiel mir auf, dass an seiner linken Hand der Mittelfinger fehlte. Zu guter Letzt drückte er mir auch noch diskret einen Tausender in die Hand. Das war immerhin etwas. Ich machte mich auf den Weg zum Tatort und traf dort auf einen Mann, der sich auch dieses Jahr wieder mit Mühe und Not über die Feiertage geschmuggelt hatte. Maloney! Soll ich Ihnen einen Pinguinwitz erzählen? Also unser Streifenpolizist Guggenbühl hat da ganz tolle Auflager. Erst gestern hat er uns wieder einen Nachmittag lang damit unterhalten. Niemand erzählt so gute Pinguinwitze wie Guggenbühl. Also, möchten Sie einen hören, Maloney? Verschonen Sie mich damit. Ich möchte hören, was hier geschehen ist. Ah, Sie meinen die Leiche in der Wohnung. Nichts Besonderes, Maloney. Sehen Sie meinen Kollegen da drüben? Meinen Sie den dicken Hund in der Ecke? Nein, nein, das ist unser Spürhund. Er heißt Fridolin. Ist er nicht süß? Er nährt sich nur von Kokain. Findet er überall, dieser gescheite Kerl. Einfach toll. Ja, wo waren wir, Maloney? Ach so, ja, mein Kollege da hinten trägt eine ganz dicke Akte herum. Das ist das Vorstrafenregister des Toten. Ich ging nach unten und traf auf zwei Frauen, die offenbar Zeuginnen des Mordes oder zumindest der Tatzeit gewesen waren. Die beiden kamen ungefragt auf mich zu und schmissen mir ihre Meinung ins Gesicht. Es tat höllisch weh. Es war kurz vor drei. Ich habe ihn genau gesehen. Viertel nach drei war es. Viertel nach drei. Nein, nein, es war noch nicht drei. Die Glocke hat noch nicht geschlagen. Was für eine Glocke? Ich höre nie eine Glocke. Ich höre sie immer. Möchten Sie wissen, wie der Mann aussah? Wir haben es schon Ihrem Kollegen gesagt, aber es kann ja nicht schaden, wenn wir es Ihnen auch noch sagen. Groß war er. Sehr, sehr groß. Also so groß jetzt auch wieder nicht. Das sagst du nur, weil du so klein bist. Meinetwegen. Er war verhältnismäßig groß. Unauffällig, bis auf den Finger, der an der linken Hand fehlte. Vergiss die Plastiktüte nicht. Wie könnte ich? Er stopfte einen blutigen Schal in die Einkaufstüte. Ich ergriff die Flucht und atmete draußen tief durch. Egal wie glaubwürdig die beiden Frauen auch waren, der fehlende Finger konnte meinem Klienten ganz schön zum Verhängnis werden. Ich machte mich auf den Weg zu der Adresse, die er mir aufgeschrieben hatte. Ich fand ein halb verfallenes Haus vor, in dem nur gerade eine Wohnung bewohnt zu sein schien. Ein betrunkener Mann mit wehenden Haaren öffnete die Tür. Was wollen Sie? Ich suche einen Mann. Ein Mann? Sie? Er sucht einen Mann. Verdammt nochmal, hier gibt's keine Männer für Sie. Das sehe ich. Aus welchem Kanalrohr hat man Sie denn verstoßen? Haben sich die anderen Ratten durch Ihren Geruch belästigt gefühlt? Auch noch auf mir herumtrampeln, was? Ja, nur zu. Alle trampeln auf mir rum. Kein Wunder, Sie sehen auch aus wie ein ausgedienter Fußabtreter. Wenn ich jetzt noch die Kraft hätte, dann würde ich Sie jetzt niederschlagen. Sie können mich ja niederrülpsen. Vorher verraten Sie mir aber noch, wo Herr Wolf wohnt. Wolf? Ich kenne keinen Wolf. Muss jetzt auch wieder rein. Gleich beginnt im Fernsehen Dumbo, der Elefant, Walt Disney. Oh, das ist toll. Richtig schön. Und dazu Schnaps, was will man mehr? Nur Pinocchio ist noch schöner. Pinocchio, den hatte ich mal auf Video. Er zog sich in sein modernes Schnapsglas zurück und wünschte mich und alle anderen in die Hölle. Ich sah nicht ein, weshalb ich ihm diesen Wunsch erfüllen sollte und ging stattdessen zurück in mein Büro. Das war zwar auch nicht gerade paradiesisch, wurde aber ab und zu durch ein paar hübsche Beine aufgewertet. So auch an diesem düsteren Nachmittag. Die Frau hüstelte gestelzt und wusste nicht so recht, wo sie ihre Beine parken sollte. Ich ahnte sofort, dass so viel Offenheit an einem Januartag nicht umsonst zu haben war. Ich bin Lola. Darauf wäre ich nie gekommen. Das glaube ich Ihnen gerne. Herr Wolf schickt mich. Darauf wäre ich schon viel eher gekommen. Ich soll Ihnen ausrichten, dass Herr Wolf vorläufig ohne festen Wohnsitz ist, aus Sicherheitsgründen. Hat er sich vor Ihnen in Sicherheit gebracht? Sehe ich so gefährlich aus? Ich weiß nicht, aber ich glaube, meine Brieftasche beginnt schon zu zucken. Nur die Brieftasche? Andere Wertgegenstände besitze ich nicht. Schade, ich habe eine ganze Menge zu bieten. Möchten Sie mal kosten? Ich holte tief Luft und beförderte die Dame an dieselbe. Ich hatte also wieder einmal einen Klienten, der sich rar machte und einen Fall, der meine Nerven überaus intensiv beanspruchte. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, Ruhe bewahren und an etwas anderes denken. Ich erwachte und frühstückte an der Ecke in einer kleinen Kaffeebar, in der einem der Kaffee in großen Kannen auf den Tisch gestellt wurde und niemand reklamierte, wenn man sich die Kanne noch zwei, dreimal auffüllen ließ. Gestärkt mit einer Überdosis Koffein besuchte ich das Polizeipräsidium. Jede Menge Fingerabdrücke. Man könnte meinen, der Pole habe Fingerabdrücke gesammelt oder sich keine Putzfrau leisten können. Und zu wem gehören die Fingerabdrücke? Das wissen wir noch nicht. Aber wir haben eine kleine Taschenagenda gefunden. Sehen Sie sich mal den Eintrag für gestern an, Maloney. Da steht Hustensaft. Ein Codewort. Es steht da für irgendetwas. Vielleicht für einen Namen. Meine Kollegen und ich haben gestern Abend stundenlang Scrabble gespielt und versucht, aus Hustensaft Namen zu formen. Wissen Sie, was dabei herausgekommen ist? Nicht viel Gescheites, nehme ich an. Über 100 mögliche Namen. Zum Beispiel Fasstunnest oder Arnefstust. Zugegeben, sehr gebräuchliche Namen, stehen sicherlich in jedem Telefonbuch. Meine Kollegen überprüfen das noch. Auch die zweite Eintragung ist interessant. Was denn noch eine Eintragung? Vielleicht Kamillentee? Da steht Wolf, Doppelpunkt, Chips. Tatsächlich. Rätselhaft. Finden Sie nicht auch, Maloney? Aber wir werden die Bedeutung schon herausfinden. Keine Angst. Daran zweifle ich keine Sekunde. In der Wohnung fehlt übrigens nichts. Zumindest sieht es nicht nach einem Raubmord aus. Und die Zeugen behaupten übereinstimmend, den Verdächtigen Nummer 1 schon mehrmals in dem Haus gesehen zu haben. Vermutlich war er in die dubiosen Geschäfte des Polen verwickelt. Seine hilflosen Spekulationen halfen mir auch nicht weiter. Ich ging noch einmal zum Tatort und schaute mich vor, hinter und neben dem Haus ein wenig um. Dabei fiel mir ein Mann auf, der rauchend vor einem Schaufenster stand. Es war der besoffene Kerl aus dem Haus, in das mein Klient mich gelotst hatte. Sie schon wieder? Sie sind doch der Mann von gestern, hä? War kein guter Tag gestern. Wieso? Hat man Pinocchios Nase mit plastischer Chirurgie verunziert? Mein Fernseher hat den Geist aufgegeben. Plopp macht es und das Bild war weg. Oh, ich war ganz schön wütend. Was wieder einmal beweist, dass das Fernsehen die Leute aggressiv macht. Aber was ist das Leben ohne all die schönen Quiz-Sendungen und all die Serien? Gibt es eine andere Beschäftigung als Fernsehen, wo man ununterbrochen saufen kann und dennoch immer die schönsten Weiber serviert kriegt? Und weshalb lungern Sie jetzt hier herum und saufen sich nicht eine schöne Frau an? Ich habe einen Auftrag. Aha. Und der lautet, hier herumstehen und deppert reinschauen? Nein, hier herumstehen und... Aber Moment mal, das geht Sie nichts an. Wer sind Sie überhaupt? Das wiederum geht Sie nichts an. Wie viel verdienen Sie denn fürs Herumstehen? 500. Nicht schlecht. Hä? Haben Sie das Geld schon in Schnaps eingetauscht? Na, hören Sie mal, ich saufe nicht während der Arbeit. Das lässt sich leicht sagen, wenn man so wenig arbeitet wie Sie. Oh. Jetzt habe ich ihn verpasst. Was haben Sie verpasst? Na, da drüben, da ist jemand ins Haus gegangen. Ich hätte das notieren müssen. Er zeigte auf den Hauseingang. Offenbar hatte er den Auftrag, genau zu protokollieren, wer wann das Haus betrat und verließ. Wozu das gut sein sollte, wusste ich nicht, aber ich rechnete damit, dass mein Klient noch mehr solche Späße auf Lager hatte. Ich beschloss, mich nicht weiter darum zu kümmern und tat meinen Job. Und der führte mich zu zwei vergnügten Frauen im Parterre des Hauses, in dem der Mord geschehen war. Möchten Sie auch ein Glas? Danke, aber ich habe bereits Kopfschmerzen. Das ist erstklassige Champagne. Davon kriegt man keine Kopfschmerzen. Was gibt es denn zu feiern? Das neue Jahr. Wir begießen das neue Jahr. Vielleicht sollten Sie wieder einmal einen Blick in den Kalender werfen. Das neue Jahr ist nämlich schon bald wieder vorbei. Oh, übertreiben Sie nicht. Es gibt immer gute Gründe, um ein wenig fröhlich zu sein. Zum Beispiel ein toter Nachbar. Hören Sie doch auf damit. Dieser Mann war es gar nicht wert, dass man um ihn trauert. Genau. Ein ganz skrupelloser Mensch war das. Hat er vielleicht auch keinen Champagner gemocht? Er war doch einer dieser Frauenhändler. Hat Frauen aus dem Ostblock hierher gebracht. Man kann ja überall lesen, was mit diesen Frauen geschieht. Weiß die Polizei von ihren Verdächtigungen? Das sind keine Verdächtigungen. Das ist die Wahrheit. Wir haben die Frauen gesehen. Scheue, zutiefst gedemütigte Wesen. Er hat sie tagelang in seiner Wohnung eingesperrt. Die Polizei hat uns nicht geglaubt. Die ist nicht eingeschritten, na, wenn Sie mich fragen. Stecken die doch alle unter einer Decke. Die Männer halten doch zusammen. Das war doch schon immer so. Tja, und was der Herr gibt, das nimmt er auch wieder. Und was der tollen Weisheiten noch mehr sind. Es freut mich immer wieder, wenn ich sehe, wie differenziert man allerorten denkt und handelt. Aber das gibt es doch nicht. Leider schon. Das ist der Mann da drüben bei der Tramhaltestelle. Das ist der Mann, der gestern im Haus war. Aber klar doch, das ist der Mörder. Na, da verhaften Sie ihn. Die beiden zeigten aus dem Fenster auf einen Mann, den ich unschwer als meinen Klienten identifizieren konnte. Er war gerade dabei, ein Tram zu betreten. Ich überwand meinen inneren Schweinehund und rannte aus der Wohnung und aus dem Haus. Als ich die Straße überquerte, schloss ich die automatische Tür des Tramwagens und mein Klient setzte sich gemütlich hin. Da half alles Fluchen nichts, das Tram fuhr weg, ohne mich. Einige Passanten applaudierten und feuerten mich mit Hopp-Hopp-Rufen an. Ich ignorierte das und starrte geradeaus auf das Tram. Bei der nächsten Haltestelle stieg mein Klient aus, ohne dass er mich bemerkt hatte. Ich folgte ihm, als er ein Geschäftshaus betrat. Er verschwand hinter einer Tür, auf der World Trading Service in großen Buchstaben zu lesen war. Ich wartete einen Moment, entspannte mich und öffnete dann die Tür und trat ein. Haben Sie Sehnsucht nach mir, Maloney? Wenn ich eines Tages im Lotto gewinne, werde ich mich bei Ihnen melden. Ich bin sicher, dass Sie das Geld innerhalb einer Woche gut auslegen würden. Auslegen? Ich würde es anlegen. Das habe ich von meinem Vater gelernt. Vor allem die Nebenwerte sind interessant. Also meine Nebenwerte machen mich höchstens krank. Haben Sie es schon mal mit Bachblüten versucht? Ja, aber die Dinger sprießen nicht in meinem Magen. Ist wohl ein Verdauungsproblem. Möchten Sie zu Herrn Wolf? Das möchte ich allerdings. Er ist mein Klient. Zweite Tür rechts. Ich heiße übrigens Lola. Da mich das nicht sonderlich interessierte und sie es mir zudem schon einmal geflüstert hatte, spazierte ich an ihr vorbei und trat mit einem wuchtigen Tritt die zweite Tür rechts ein. Mein Klient war gerade damit beschäftigt, in einer Kiste zu wühlen. Er hielt abrupt inne und schaute auf mich und den anderen Mann, der im Büro herumstand. Sie, Maloney? Da staunen Sie aber, was? Ich habe dir doch gesagt, du sollst mir Bescheid geben, wenn Maloney hier in der Gegend auftaucht. Ich kann ja nicht überall sein. Musst du doch das Haus im Auge behalten. Arbeiten Sie öfters mit solch hochprozentigen Idioten zusammen, Wolf? Schon gut, Maloney. Sie haben ein Anrecht darauf, die Wahrheit zu erfahren. Hat er das? Mir sagt man nie die Wahrheit. Woran liegt das bloß? Halt den Mund. Ich schließe mich diesem Votum von Herrn Wolf an. Und wem soll ich mich anschließen? Versuchen Sie es mal bei Lola. Echt? Habe ich Chancen bei der? Nein, aber es ist doch immerhin ein Versuch wert. Meinen Sie? Jetzt reicht es aber. Wissen Sie, was das ist, Maloney? Er streckte mir ein kleines Ding unter die Nase, das aussah wie ein Computerchip. Bei genauerem Betrachten stellte ich fest, dass es tatsächlich ein Computerchip war. Damit kann man eine Menge Geld machen. Stellen Sie die Dinger her? Nein, ich handle damit. Die Dinger sind geklaut. Geklaut? Davon habe ich nichts gewusst. Halt endlich den Mund! Ja, das sind geklaute Computerchips. Ich wollte sie den Polen verkaufen. Verstehen Sie jetzt, weshalb ich nicht wollte, dass die Polizei mir auf die Pelle rückt? Das verstehe ich sehr gut. Ich verstehe gar nichts. Ich wusste nicht, wer Jasche auf dem Gewissen hat. Es hätte ja sein können, dass er mich ebenfalls im Visier hat. Deshalb bin ich untergetaucht. Mit was hat Jasche denn sonst noch gehandelt? Nur mit Hightech. Und mit polnischen Frauen. Quatsch. Wie kommen Sie darauf? Es gibt Zeugen, die behaupten, dass Jerschi in seiner Wohnung Frauen aus Osteuropa gefangen hielt. Das ist lächerlich. Ach so, ich verstehe, was Sie meinen. Jerschi hatte 4 Schwestern, alles bildhübsche Frauen. Die haben manchmal tagelang bei ihm gewohnt, haben für ihn Material hin und her geschmuggelt, ja. Jaschis Handelsfirma war eben ein richtiges Familienunternehmen. Frauen? Wo hat es Frauen? Soll ich vielleicht vorher duschen? Er machte einen etwas verwirrten Eindruck. Ich verließ das Büro meines Klienten und fuhr mit dem Tram zum Tatort zurück. Dort klingelte ich bei den Frauen, die so gerne Champagner tranken. Sie schon wieder? Haben Sie den Mörder nicht verhaftet? Doch, doch, aber es gibt da ein kleines Problem. Ist Ihre Freundin vielleicht auch da? Sie ist oben in ihrer Wohnung. Was für ein Problem gibt es? Dieser Jerzy Groot hat nicht mit Frauen gehandelt. Die Frauen, die bei ihm wohnten, waren seine Schwestern. Seine Schwestern? Ja. Das darf doch nicht wahr sein. Ist sie das? Wanda! Bist du's? Hat sie Jerzy umgebracht? Wanda, du hast mich angelogen! Wanda rannte an uns vorbei und versuchte zu fliehen. Es gelang mir, ihr ein Bein zu stellen. Sie überschlug sich zweimal und landete dann mit dem Kopf an der Mauer unterhalb der Briefkästen. Der Aufprall war so stark, dass sich einige der Kästen öffneten und ein paar Zeitungen zu Boden flatterten. Lasst mich in Ruhe! Du hast mich angelogen! Der Pole handelte nicht mit Frauen. Du hast mich zu deiner Komplizin gemacht. Sie gestehen also den Mord? Nein, ich gestehe nichts. Ich suche mir jetzt einen Anwalt. Hinterhältig war das. Sie redete mir ein, dass dieser Mann unzählige Frauen quälte und deshalb umgebracht werden musste, aus Solidarität zu diesen Frauen. Weshalb wolltest du ihn umbringen? Weshalb? Ich sage nichts mehr. Das ist auch besser so. Dass man sich so in einem Menschen täuschen kann. Ich habe dir vertraut, Wanda. So wie ich keinem anderen Menschen vertraut habe. Schalt endlich den Schmus ab, das ist ja zum Kotzen. Danach schwieg sie wieder, während bei ihrer Freundin die Tränen redeten. Als die Polizei kam, sagte Wanda noch immer nichts. Auch später in der Verhandlung schwieg sie beharrlich. Es wurde nie ganz klar, weshalb sie den Polen so hasste und weshalb sie ihn umgebracht hatte. Ihre Freundin schilderte den Tathergang vor Gericht in allen Details. Im Zuschauerraum saß übrigens auch Wolf. Er sah in seinem Maßanzug noch seriöser als die vielen Anwälte aus. So geht das.